Meister Michael Meyerhofer in seinem glänzenden Anzug. Ein Raumschiff mit kosmischer Beute fahren, Planeten zerbröckeln unter seinem Blick, die Galaxie in einem feurigen Dunst lassen. Dem Metall und den blinkenden Lichtern.